Etwas piepsig, ein bisschen brüchig, so klingt also Beate Zschäpe. 312 Verhandlungstage lang war von der Hauptangeklagten im NSU-Prozess ganz vereinzelt mal ein Ja oder ein Nein zu hören, mehr aber eben nicht, bis jetzt. Ich war überhaupt überrascht, die eigene Stimme von Frau Zschäpe zu hören, sagt Anwalt Stefan Lukas, der im Prozess die Tochter des ersten NSU-Mordopfers als Nebenklägerin vertritt. Er und alle anderen Prozessbeteiligten hörten eine kurze, abgelesene Stellungnahme der Hauptangeklagten. Eine leichte östliche Färbung hat man gehört, aber an sich eine sichere Stimme. Zschäpe war eindeutig vorbereitet, gut vom Blatt abzulesen. Nur wenige Sätze hatte die mündliche Stellungnahme und es ging um zwei Komplexe. Zuerst ließ sich Zschäpe zur eigenen Ideologie, zur politischen Haltung ein. Mitte bis Ende der 90er Jahre identifizierte sie sich nach eigener Darstellung mit nationalsozialistischem Gedankengut. Danach, und damit meinte sie offensichtlich auch die Zeit im Untergrund, seien solche Gedanken aber zunehmend unwichtiger für sie geworden und heute hege sie sie gar nicht mehr. Dann sprach Zschäpe auch über die angeklagten Morde und Bombenanschläge des NSU. Sie verurteile, was Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt den Opfern und ihren Familien angetan hätten, erklärte die Hauptangeklagte und ergänzte, sie verurteile auch ihr eigenes Verhalten. Doch was sie damit genau meinte, ließ Zschäpe offen, sie wurde nicht konkreter. An dieser Stelle endete die Stellungnahme, die aus Sicht von Sebastian Schamer eine rein taktische Einlassung war. Er vertritt im Prozess die Tochter des Dortmunder Mordopfers Mehmet Kubaschik als Nebenklägerin. Frau Zschäpe steht mit dem Rücken an der Wand. Das Verfahren nähert sich dem Ende. Sie sieht die Rechtsfolge, die da kommen kann, nämlich lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Und sie versucht jetzt quasi verzweifelt alles, um noch irgendwie das Ruder rumzureißen, aber das ist zu spät und vor allen Dingen zu schlecht. Vor Zschäpes kurzer Stellungnahme verlas einer ihrer Verteidiger im Namen der Mandantin Antworten auf Fragen des Gerichts. Darin folgt Zschäpe inhaltlich der Linie ihrer bisherigen schriftlichen Einlassungen. Sie will von den NSU-Morden immer erst im Nachhinein erfahren und sie moralisch abgelehnt haben. Emotional war Zschäpe nach eigener Darstellung von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, mit denen sie im Untergrund lebte, abhängig und daher unfähig, sich von ihnen zu trennen. Doch das Bild von der Mitläuferin, das Zschäpe selbst von sich zeichnet, will so überhaupt nicht passen zum Bild einer selbstbewussten, durchsetzungsstarken Frau, das Zeugen im Prozess von ihr zeichneten, Opferanwalt Sebastian Schamer. Frau Zschäpe setzt sich immer wieder in Widersprüche zu den eigenen vorherigen Erklärungen, in Widersprüchen zu Zeugen, zur Aktenlage. Es wird immer absurder und immer widersprüchlicher. Ich glaube, Frau Zschäpe hat sich mit ihrem Erklärungsverhalten hier überhaupt keinen Gefallen getan. Zschäpes mündliche Stellungnahme kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem das Gericht kurz vor dem Ende der Beweisaufnahme steht. Die Hauptangeklagte muss damit rechnen, als Mittäterin an allen 10 NSU-Morden verurteilt zu werden. Ihre Stellungnahme hat ihr nach Auffassung vieler Prozessbeteiligter aber juristisch nicht genutzt. Dass Beate Zschäpe selbst das Wort ergriff, war auch für Nebenklageanwalt Stefan Lukas nur eine akustische und keine inhaltliche Überraschung. Meinen Mandanten war es immer wichtig, dass Zschäpe mal den Mund aufmachen würde. Ich kann aber auch getrost der Mandantschaft sagen, viel verpasst haben sie nicht.